Meine Hörerinnen und Hörer, hier ist das Kassetteninformationsprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, der NPD. Warum Ausländerstopp? Sie hören ein aktuelles politisches Magazin von Bernhard Barkholt. Sprecher sind Antje Sander, Hans Weidenbach, Jörg Wrieden, Bernd Kramer und Hans-Jürgen Sabrautzky. Regie im Studio führte Karl-Heinz Vorsatz. Ausländerproblem. Die Zeitbombe tickt. Ausländerfeindlichkeit nimmt zu. Neue Ausländerwelle. Ausländer. Entscheidendes Gesellschaftsproblem. Ausländerinvasion steht bevor. Beratungen zur Ausländerfrage. Frankfurt erwägt Ausländerstopp. Das Ausländerproblem ist in aller Munde. Unzählige Artikel, Berichte und Bücher werden veröffentlicht. Dieses Problem wird zu einem der entscheidenden, wenn nicht sogar zu dem entscheidenden der 80er und 90er Jahre. In dieser Beurteilung sind sich die meisten Beobachter einig. Übereinstimmung besteht auch darin, dass jeder einzelne Bürger betroffen sein wird. Niemand wird sagen können, das alles gehe ihnen nichts an. Niemand wird sich an dieser Frage vorbeimogeln können. Nicht nur die Ausländer sind die Betroffenen, sondern jeder, wirklich jeder einzelne Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wer vor dem Ausländerproblem jetzt noch die Augen verschließt, wird eines Tages ein böses Erwachen erleben. Deshalb ist es ungeheuer wichtig, sich schon jetzt umfassend zu unterrichten. Neben dieser Eintracht gibt es jedoch auch erhebliche Unterschiede. Es herrscht Streit um die Frage, wie man dem Problem begegnen solle. Die angebotenen Vorschläge reichen von der Forderung, die Bundesrepublik solle zum Einwanderungsland werden und ihre Tore weit öffnen für Millionen neue Ausländer, bis zum Vorschlag, alle Ausländer seien möglichst rasch aus Deutschland zu entfernen. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, will sich weder der einen noch der anderen extremen Forderung anschließen. Die Forderungen der NPD lauten in Kurzfassung: Ausländerstopp, Ausnahmen nur in Härtefällen, sofortiger Stopp der Flut von Scheinasylanten aus aller Welt, Ausweisung illegaler und krimineller Ausländer, Förderung der Rückkehrbereitschaft, Einsatz von wirtschaftlichen Hilfen zur Förderung des Rückkehrwillens bei den Ausländern, Hilfe in den Heimatländern, Kulturerhalt, keine Integration, also Einschmelzung der Ausländer in das deutsche Volk. Die NPD betont dabei, dass sie jede Ausländerfeindlichkeit ablehnt. Sie befürchtet, dass durch den weiteren Zustrom fremder Menschen die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen des Ausländerproblems so anwachsen, dass sowohl die Deutschen als auch die Ausländer Schaden nehmen. Diese Entwicklung soll verhindert werden. Ausländerstopp. Deutschland den Deutschen. Bei unseren Öffentlichkeitsaktionen erhalten wir oft Zustimmung, aber auch manche Kritik. Wir wollen uns, im Gegensatz zu einigen unsachlichen Kritikern, mit den Gegenargumenten ernsthaft und sachlich auseinandersetzen. Hören Sie sich jetzt einen typischen gegnerischen Redebeitrag an, wie er auch Ihnen sicherlich häufig begegnet. Bitte achten Sie genau auf bestimmte Schlüsselwörter, die in solchen Diskussionen immer wieder auftauchen. Na, hören Sie mal, Ausländerstopp. Wer soll dann unsere Dreckarbeit machen? Die Deutschen sind dazu viel zu faul und fein geworden. Die Ausländer arbeiten schließlich unseren Wohlstand. Und außerdem, wir Deutschen selbst haben ja die Ausländer ins Land gerufen. Was soll das eigentlich? Deutschland hat immer schon Ausländer aufgenommen. Denken Sie nur an die Polen im Ruhrgebiet. Die sind heute genauso Deutsche wie wir. Nein, Ausländerstopp lehne ich ab. Hier haben wir die vier häufigsten Argumente gehört, die uns entgegengesetzt werden. Es sind dies: Erstens, wir brauchen die Ausländer wegen der Dreckarbeit, die wir nicht mehr erledigen wollen. Zweitens, wir brauchen die Ausländer, damit unser Wohlstand gesichert bleibt. Drittens, Wir Deutschen haben die Ausländer selbst ins Land gerufen. Viertens, Deutschland hat auch früher Ausländer aufgenommen. Im Grunde sind dies überhaupt keine konkreten Argumente gegen die Forderung Ausländerstopp. Denn Ausländerstopp heißt ja nicht Ausländer raus. Dennoch tauchen diese vier Behauptungen mit Sicherheit in jeder Diskussion der Frage auf. Deshalb wollen wir sie näher untersuchen. Das Dreckarbeitargument. Das Dreckarbeitargument. Das Dreckarbeitargument. Was heißt denn überhaupt Dreckarbeit? Liegt in diesem Wort nicht schon eine Beleidigung für Millionen körperlich arbeitende Menschen? In unseren Augen ist keine Arbeit minderwertig. Körperliche Arbeit adelt genauso wie geistige. Ein Müllwerker, ein Straßenbauarbeiter, ein Kumpel unter Tage leistet für die Gemeinschaft ebenso wichtiges Werk wie Professoren an unseren Universitäten. Diese ständige psychologische Herabsetzung des Arbeiterstandes muss aufhören. Wir stehen doch heute schon vor den Trümmern einer sogenannten Bildungspolitik, die ein unverhältnismäßig hohes Maß an Staatsbediensteten und an Akademikern produziert, die auf dem Arbeitsmarkt immer geringere Chancen haben. In der Tat muss hier ein Umdenken Platz greifen. Hierzu gehört aber zwingend, dass man das herabsetzende Wort von der Dreckarbeit unterlässt. Als die ersten Ausländer in nennenswerter Zahl als sogenannte Gastarbeiter in die Bundesrepublik kamen, Ende der 50er Jahre, hatte das deutsche Volk in einer unerhörten Kraftanstrengung die Trümmer des Zweiten Weltkrieges weggeräumt. Dabei half kein Ausländer. Im Übrigen, Angehörige fremder Völker zu angeblicher Dreckarbeit aus ihrer Heimat, ihrem Kulturkreis wegzuholen, in eine völlig andersartige Umwelt und Kultur, ist das nicht Ausdruck einer schlimmen Herrenmenschenideologie? Erniedrigt man hier nicht Angehörige fremder Völker zu Kulis? Die Hochachtung vor anderen Völkern und Kulturen sollte derartiges Herrenmenschendenken verbieten. Sind den Verfechtern des Dreckarbeitargumentes folgende Tatsachen bekannt? Nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft ist die Ausländererwerbsquote mittlerweile auf unter 50% gesunken. Das heißt, über die Hälfte der hier lebenden Ausländer sind nicht erwerbstätige Personen, vor allem Familienangehörige. Über die Hälfte der hier lebenden Ausländer arbeiten überhaupt nicht. Den Verfechtern des Dreckarbeitargumentes muss weiterhin entgegengehalten werden. Es sind vielfach die sogenannten feineren Berufszweige, in denen Ausländer überstark vertreten sind. Immer mehr Ausländer drängen von der Lohnabhängigkeit ins freie Unternehmertum. In München zum Beispiel haben Ausländer ein Viertel der Gaststätten unter Kontrolle. Ebenfalls rund 25% der Gaststätten und Restaurantbesitzer in Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg oder Berlin sind Ausländer. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. Jeder achte Arzt in Nordrhein-Westfalen ist ein Ausländer. Das heißt, der Anteil der Ausländer unter den Ärzten ist größer als der Anteil der Ausländer unter den Bauarbeitern. Übrigens, deutsche Jugendliche, die gern Arzt werden möchten, kriegen keinen Studienplatz. Dafür holt man lieber Ausländer. Wissen diejenigen, die mit der Dreckarbeit argumentieren, gar nicht, dass es bei uns allein 20.000 Akademiker aus der dritten Welt gibt? Die haben, auf Steuerzahlerkosten, hier studiert, ohne in ihre Heimat zurückzukehren. Darunter sind 7.000 Ärzte und 10.000 Ingenieure, also Fachkräfte, die in ihrer Heimat so dringend gebraucht werden. Dafür gehen dann idealistische junge Deutsche als Entwicklungshelfer in die dritte Welt und helfen den hungernden und darbenden Landsleuten derer, die es sich in der Bundesrepublik gemütlich einrichten. Auch die viel zitierten ausländischen Müllmänner gehören in mehr und mehr Gemeinden der Vergangenheit an. Sie fielen im Übrigen angesichts der Millionenschar von Ausländern nie ins Gewicht. Mit dem Dreckarbeitargument lässt sich die millionenfache Überschwemmung unseres Landes durch Ausländer gewiss nicht rechtfertigen oder auch nur erklären. Die Ausländer mehren unseren Wohlstand. Die Ausländer mehren unseren Wohlstand. Die Ausländer mehren unseren Wohlstand. Hier tappen wir im Dunkeln. Die verantwortlichen Stellen haben es nämlich bislang bewusst unterlassen, die Öffentlichkeit über das Verhältnis von Kosten und Nutzen der Ausländerbeschäftigung zu unterrichten. Es gibt keine amtliche Statistik oder Übersicht, aufgrund derer man eine Kosten-Nutzen-Rechnung fertigen könnte. Wer aber mit dem Nutzen der Ausländerbeschäftigung argumentiert, muss auch offenlegen, welche Kosten durch die Ausländer entstehen. Weil es die politisch Verantwortlichen bewusst vermeiden, die Bürger umfassend aufzuklären, seien hier einige Zitate über die Folgekosten angeführt. Schon 1963 meinte der Bundestagsabgeordnete Dr. A. Pöpke: Die Gastarbeiter sind teurer als einheimische Kräfte und werfen schwere Probleme für unser Volksgefüge auf. Professor Karl Föhl schrieb 1974: Die Hebung des Lebensstandards, die sich viele vom Einsatz der Gastarbeiter versprechen, ist nur eine Fiktion. 1975 stellte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium fest: Die Wohlfahrt der Bevölkerung in der Bundesrepublik dürfte bei einer Begrenzung der Ausländerbeschäftigung eher höher sein als bei einem Verzicht auf eine solche Begrenzung. Ein Jahr später äußerte die Arbeitsministerin von Baden-Württemberg, Annemarie Griesinger: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ausländerbeschäftigung von betrieblichem Nutzen ist. Andererseits setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die Belastungen der öffentlichen Haushalte für die notwendigen Infrastrukturaufwendungen zunehmend größer werden und kaum mehr verkraftet werden können. 1980 schließlich sagte Adolf Schmidt, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie: Die neuen ausländischen Kollegen könnten möglicherweise die Problematik der Betriebe beseitigen, aber sie begründen zugleich in den Kommunen gesamtwirtschaftlich neue Probleme. Unterm Strich wird das teurer. Professor François Schaller von der Universität Bern schätzte 1969, dass jeder Ausländer Globalinvestitionen von 200.000 Franken beanspruche. Auf eine ähnliche Zahl kommt Dr. Kreuzler von der Universität Göttingen für deutsche Verhältnisse. Legt man diese eher zurückhaltend geschätzte Summe zugrunde, würde dies bei 2 Millionen Arbeitnehmern aus dem Ausland 400 Milliarden Mark ausmachen. Finanziert wird die Ausländermassenbeschäftigung durch eine ungeheure Lastenabwälzung auf die Schultern der Steuerzahler. Alle Wirtschaftsexperten sind sich einig: Der Finanzspielraum wird für uns in den 80er Jahren immer enger. Die Kassen sind leer, der Staat bis über die Ohren verschuldet. Vom Bürger verlangt man zusätzliche Opfer. Wie sollen die gewaltigen Summen für die Folgekosten der Ausländerbeschäftigung oder gar für großspurig angelegte, ehrgeizige sogenannte Integrationsprogramme aufgebracht werden? Schon jetzt liegen uns zusätzlich hunderttausende Scheinasylanten auf der Tasche. Der Wirtschaftspublizist Paul C. Martin führt Berechnungen an, denen zufolge sich die Folgekosten für die Asylgewährung an eine Einzelperson in einer Generation auf 2 Millionen Mark belaufen können. Die Unterbringung von Asylanten in Hotels und Pensionen kostet allein die Stadt Dortmund 100.000 Mark im Monat. Die Stadt Frankfurt musste beispielsweise 1980 20 Millionen Mark für Asylbewerber ausgeben. Kaum auszurechnen sind die Folgekosten durch die wachsende Ausländerkriminalität. Man denke nur an die fast ausschließlich von ausländischen Banden gelenkte Rauschgiftkriminalität. Welch ungeheure Lasten kommen auf uns zu, durch die in unseren Großstädten entstehenden Slums. Der Münchner Kriminologe Horst Müller-Springorum sagt dazu: Träger des Profits durch die ausländischen Arbeiter ist die Wirtschaft. Träger der Folgelasten die ganze Gesellschaft. Es wäre Aufgabe der Umweltschützer aufzulisten, welche ökologischen Folgen das Hereinholen von Millionen weiteren Menschen in unseren beengten Raum hat. Schließlich wurden die Ausländer nicht zuletzt deshalb von der Großindustrie angeworben, um den hemmungslosen Wirtschaftswachstumsfetischismus fortzuführen. Solange die amtlichen Stellen die Wahrheit über die Folgekosten unterdrücken, ist es unredlich zu argumentieren, die Ausländer würden unseren Wohlstand mehren. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass der materielle Wohlstand langfristig durch die vielen Millionen Ausländer eher gefährdet ist. Wer kann denn allen Ernstes annehmen, dass Millionen von Südeuropäern in unserem Land Garanten wirtschaftlicher Stabilität auf längere Sicht sein können? Die entsprechende Situation in ihren Heimatländern sollte Anschauungsunterricht genug sein. Und wie viel Wahrscheinlichkeit spricht für die Annahme, dass Asiaten und Afrikaner in der Bundesrepublik den Wohlstand und Lebensabend der Deutschen sichern? Natürlich darf die millionenfache Überflutung unseres Landes durch Ausländer nicht allein vom Standpunkt des Bankkontos gesehen werden. Zum Wohlstand eines Volkes gehört zwingend auch das Gedeihen seiner Kultur, seiner selbstständigen Eigenart, gemäß dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Entwurzelung von Millionen Südeuropäern, Afrikanern und Asiaten und die Überschwemmung unseres Landes mit ihnen gefährdet deren kulturelle Selbstbestimmung ebenso wie die deutsche. Wem dies gleichgültig ist, wer dies noch begrüßt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Menschen- und völkerrechtswidrige Gedanken zu vertreten. Wer Völker für austauschbar hält, ihnen jede Individualität abspricht, huldigt einem völkerverachtenden internationalistischen Materialismus. Wer so redet, wird in den Ausländern selbst die größten Feinde haben, da ein derartiges Denken außerhalb Deutschlands so gut wie unbekannt ist. Internationalistische Grenzenlosigkeit endet regelmäßig in Maßlosigkeit. Wer sein eigenes Volk für eine bloße Ansammlung beliebiger Menschenhaufen hält, kann selbstverständlich auch nicht Verständnis aufbringen für das National- und Selbstbewusstsein anderer Völker. Deshalb werden alle von Maßlosigkeit gezeichneten Einschmelzungsprogramme zum Scheitern verurteilt sein. Die Deutschen haben die Ausländer gerufen. Die Deutschen haben die Ausländer gerufen. Die Deutschen haben die Ausländer gerufen. Am 20. Dezember 1955 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien eine Anwerbevereinbarung für italienische Arbeiter geschlossen. Mit dieser ersten Anwerbevereinbarung begann eine Entwicklung, in deren Folge Millionen Ausländer nach Westdeutschland strömten. Schon im März 1956, nur ein Vierteljahr nach Abschluss der ersten Anwerbevereinbarung, fragte das Institut für Meinungsforschung Allensbach einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt. Sind Sie dafür oder dagegen, dass italienische Arbeiter nach Deutschland geholt werden? Weit über die Hälfte der Befragten, nämlich 55%, erklärten, sie seien dagegen. Lediglich 20% waren dafür, der Rest sonstige Meinung oder hatten vom Hereinholen italienischer Arbeiter noch nichts gehört. Diese und noch folgende Meinungserhebungen wiegen umso schwerer, als man den Deutschen damals ausdrücklich versicherte, es handele sich bei den Ausländern lediglich um Saisonarbeiter, die bald wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wohl nicht einmal im Traum dachten die Deutschen an Familiennachzug der Ausländer, an eine millionenfache Überschwemmung, gar an einen Anspruch der Ausländer auf Einbürgerung. Trotzdem sprach sich die weitaus absolute Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung gegen den Zustrom ausländischer Arbeitnehmer aus. 1965 fragte das MNIT-Institut für Meinungsforschung die Bundesdeutschen: Was halten Sie davon, dass die Bundesrepublik Ausländer als Gastarbeiter nach Deutschland holt? Sind Sie eher dafür oder eher dagegen? 51% äußerten sich gegen das Hereinholen von Gastarbeitern, nur 27% dafür. 22% hatten keine klare Meinung. Besonders hoch war die Ablehnung des Gastarbeiterzustroms bei Landwirten und Arbeitern. Niedriger hingegen bei Angestellten und Selbstständigen. Eine Tatsache, die auch durch folgende Meinungserhebungen erhärtet wurde. Dass diese Ablehnung keineswegs Ausdruck eines Fremdenhasses war, beweist die Tatsache, dass lediglich 7% derer, die gegen das Hereinholen von Gastarbeitern waren, eine allgemeine Abneigung gegen Fremde äußerten. Ende der 60er Jahre begannen die ersten massiven Propagandakampagnen, um den Deutschen die Integration, also das endgültige Hierbleiben der Ausländer und Einschmelzen in das deutsche Volk aufzuschwatzen. Dennoch musste in einer Untersuchung 1970 festgestellt werden, dass es die Grundeinstellung von 85% der Deutschen sei, dass die Ausländer Fremde bleiben sollten. Die 70er Jahre brachten eine gewaltige Steigerung der Propaganda für die Verfestigung der millionenfachen Ausländerbeschäftigung und die Integration der Ausländer. Ungeachtet dessen ergab eine Meinungsumfrage des Spiegels 1972 Folgendes. Gefragt wurde, ob die Zahl der Gastarbeiter in der Bundesrepublik verringert werden solle. 71% stimmten einer Verringerung der Gastarbeiterzahlen zu. Nur 27% antworteten mit Nein. Interessanterweise kommentierte der Spiegel dieses Ergebnis mit den Worten: Wie eh und je sind 3 von 4 Deutschen der Ansicht, die Zahl der Gastarbeiter sollte vermindert werden. Die bundesdeutschen Massenmedien ließen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre fast nur noch Befürworter der Ausländerintegration zu Worte kommen. Doch die Mehrheit der Deutschen blieb bei ihrer Ablehnung der Integration. Anfang 1979 gab der damalige nordrhein-westfälische Innenminister Hirsch das Ergebnis einer von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage bekannt. Nur 13% der Bevölkerung tritt dafür ein, die Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben zu lassen. Die Mehrheit plädiert für eine Rückkehr der Ausländer in ihre Heimat. Hirsch als führender Politiker verpflichtet, dem Mehrheitswillen der Staatsbürger Rechnung zu tragen, kommentierte dieses klare Ergebnis mit folgenden Worten. Diese Untersuchung weist Stimmungen aus. Sie gibt damit keine Grundlage für eine rationale Ausländerpolitik. Hier wird dem Volk also Verstand und Urteilskraft abgesprochen. Die in vielen Organen der Massenmedien veröffentlichten Kommentare zur Umfrage übertrafen diese Unverschämtheit noch bei Weitem. Das Volk, nach unserem Grundgesetz höchstes Souverän im Staate, sei voll beladen mit Vorurteilen, nicht richtig erzogen. Es muss betont werden, dass diese Ergebnisse, die sich durch viele weitere ergänzen ließen, umso erstaunlicher sind, als die Massenmedien seit Jahren konzentriert und nahezu ausschließlich Propaganda für die herrschende Ausländerpolitik betreiben. Mehrheitsmeinungen des Volkes werden, wenn sie nicht ins Konzept passen, in übelster Weise verunglimpft und übergangen. Man beruft sich in der Ausländerpolitik zwar ausdrücklich auf das deutsche Volk, erklärt es aber kurzerhand für unmündig, wenn die Fakten das Gegenteil ausweisen. Dies bedeutet ein bedenklich gestörtes Verhältnis zur Demokratie. Eine solche Haltung verdient den Widerstand eines jeden verantwortungsbewussten Staatsbürgers. Das Volk hat die Ausländer keineswegs gerufen, sondern stand der Gastarbeiterschwemme von Anfang an ablehnend gegenüber. Die Regierenden haben es sogar peinlich vermieden, das Volk selbst zu befragen. Als die Bürgerinitiative Ausländerstopp gemäß Artikel 68 der Landesverfassung in Nordrhein-Westfalen ein entsprechendes Volksbegehren einbringen wollte, wurde dies von der Landesregierung Ende 1980 sofort abgeblockt. Der Spiegel berichtete: Sehr ernst nimmt die Düsseldorfer Landesregierung das Treiben einer Bürgerinitiative Ausländerstopp, die per Volksentscheid gesetzliche Maßnahmen zur Verminderung der Ausländerzahlen erzwingen will. Aus Angst, Die rechten fremden Gegner könnten die erforderlichen 2,5 Millionen Stimmen zusammenbringen, flüchtet die Regierung Rau zu Tricks. Folgerichtig stellt der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Jürgen Schilling, Ende 1980 fest. Die Überschwemmung der Bundesrepublik mit Ausländern hat stattgefunden, ohne dass die Nation jemals bewusst dazu Ja gesagt hat. Der schlafende Volkssouverän ist von der Technik der kleinen Anwerbeschritte überlistet worden. Deutlicher noch, Meinungsumfragen beweisen, dass die Deutschen gegen das Hereinholen der Millionen Ausländer waren und sind. An dem Satz »Die Deutschen« oder »Wir« hätten die Ausländer gerufen, haftet nichts Wahres. Deutschland hat immer schon Ausländer aufgenommen. Deutschland hat immer schon Ausländer aufgenommen. Deutschland hat immer schon Ausländer aufgenommen. Diese Tatsache ist nicht zu bestreiten. Selbstverständlich gab es immer wieder fremde Gruppen, die neu in Deutschland aufgenommen wurden. Ein Volk ist in der Tat kein mumifizierter Gegenstand eines Freilichtmuseums. Aber es gibt einige ganz wichtige Unterschiede. Nie seit Gründung des Deutschen Reiches vor 1000 Jahren gab es eine derartige millionenfache Durchdringung durch Fremde. Zum ersten Mal treffen die Ausländerströme auch auf ein deutsches Volk, dessen Geburtenrate von der Sterberate bei weitem übertroffen wird, das sich also selbst vermindert. Das häufigste angeführte Beispiel sind die Polen, die Ende des vorigen, Anfang dieses Jahrhunderts nach Westfalen kamen. Mit dem Hinweis auf die Polen soll die Aufnahme von Millionen vorwiegend türkischer Zuwanderer gerechtfertigt werden. Zuerst ein Wort zur Größenordnung. Insgesamt sind vor dem Ersten Weltkrieg zwischen 350.000 und 450.000 Polen nach Westfalen gekommen. Nach 1918 wanderten viele von ihnen in die neu gegründete Polnische Republik oder in die Industriegebiete Belgiens und Nordfrankreichs ab. Allein zwischen 1918 und 1924 schrumpfte die Zahl der Polen sicher um weit mehr als die Hälfte. Allenfalls zwischen 150 bis 200.000 Ruhrpolen blieben, was in keinem Verhältnis zum heutigen Ausländerproblem steht. Weitere entscheidende Unterschiede. Die Polen kamen aus dem damaligen deutschen Staatsgebiet. Sie waren keine Ausländer im staatsrechtlichen Sinne, sondern Inländer. Sie hatten die gleiche Religion wie ein Großteil des deutschen Volkes, im Unterschied zu den Türken. Die Polen gehörten demselben abendländischen Kulturkreis an und nicht, wie die Türken, einem fundamental anderem, nämlich dem morgenländisch-islamischen. Die Lage ist also unvergleichbar. Wenn es jemals Aufnahme von fremden Gruppen ins deutsche Volk gab, dann zahlenmäßig begrenzte, aus kulturell eng verwandten Nachbarvölkern. Fassen wir zusammen. Erstens. Die Überflutung unseres Landes mit Millionen Ausländern lässt sich nicht mit der Behauptung rechtfertigen, die Fremden würden für die Verrichtung der Dreckarbeit gebraucht. Zweitens. Mit einer angeblichen Wohlstandsmehrung kann ebenso wenig argumentiert werden. Drittens. Die Behauptung, die Deutschen selbst hätten die Lage gewünscht, kann als widerlegt betrachtet werden. Viertens. Der Hinweis auf vergangene begrenzte Aufnahme von nahestehenden Nachbarn, der die heutige Ausländerflut rechtfertige, verkehrt die historischen Tatsachen. Also jetzt hören Sie mal gut zu. Uns droht ganz klar eine Überfremdung. Immer mehr Ausländer, vor allem Türken, immer weniger Deutsche, ist doch ganz klar zu sehen. Unsinn. Nur 4 Millionen Ausländer stehen 57 Millionen Deutschen gegenüber. Ja, noch? Aber die Ausländer wären doch ständig mehr. Und das bei einem deutschen Volk in der Bundesrepublik, das sie vermindert. Jedes Jahr, das ist doch bewiesen, sterben 200.000 Deutsche mehr, als geboren werden. Die Überfremdung droht doch nicht. Arbeitsminister Ehrenberg hat doch gesagt, dass der Anwerbestopp für ausländische Arbeiter außerhalb der EG bestehen bleiben muss. Stand doch neulich in der Zeitung, haben Sie es denn nicht gelesen? Gastarbeiterstopp bis zum Jahr 2000. Auch Minister Fahnmann aus Düsseldorf hat gesagt, fast 1,3 Millionen Ausländer leben in NRW. Mehr können wir nicht aufnehmen. Und Bundeskanzler Schmidt hat im Fernsehen gesagt, wir haben 4 Millionen Ausländer, wir wollen keine 6 Millionen. Und was meine Volksvertreter da oben sagen, muss ich schon glauben. Meine Güte, wie kann man denn nur so gleichgläubig sein? Denen glauben Sie noch was? Sowas haben die doch schon vor 10 Jahren gesagt. Nichts ist geschehen. Immer mehr Fremde und Ausländer kommen rein. So sieht's doch aus. Das sind doch nur Beruhigungspillen, damit das Volk still bleibt. Wir werden ja sehen. Ja, genau, das werden wir auch sehen. Und Sie werden sich noch wundern, aber hoffentlich ist es dann nicht zu spät. Droht eine Überfremdung durch Ausländer oder nicht? Diese Frage wird überall diskutiert. Die einen glauben beruhigenden Versicherungen der Regierenden. Die anderen sagen, wir sind in der Ausländerfrage von den Herrschenden schon so oft getäuscht worden, auf deren Worte können wir uns nicht mehr verlassen. Lassen wir Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Die Zahl der in der Bundesrepublik und West-Berlin lebenden Ausländer betrug Ende 1979 4,2 Millionen, rund eine Viertelmillion mehr als ein Jahr zuvor. Dies gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt. Diese Zahl ist unvollständig. In ihr sind nicht die Illegalen enthalten, also die Ausländer, die sich gesetzwidrig bei uns aufhalten. Allein in Berlin sollen sich 10.000 bis 15.000 Türken illegal aufhalten. Heinz Kühn, ehemaliger Ausländerbeauftragter der Bundesregierung, sprach in der Fernsehsendung Monitor im Kreuzverhör am 7. Januar 1981 von 5 Millionen Ausländern in der Bundesrepublik. Das würde bedeuten 800.000 Illegale. Selbst eine Gesamtzahl von über 5,5 Millionen Ausländern, ohne die bei uns stationierten fremden Truppen, scheint nicht unrealistisch. 5 bis 5,5 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik. Das sind mehr Menschen, als die meisten Staaten der Erde Einwohner haben. Deutlicher wird das Problem, wenn man sich einige typische Fälle anschaut. Zu den genannten Zahlen sind die Illegalen hinzuzurechnen. West-Berlin. Rund 220.000 registrierte Ausländer. Die Hälfte davon Türken. West-Berlin ist damit die größte Türkenstadt diesseits des Bosporus. Der Ausländeranteil an den Grundschulen beträgt 27%. An den Hauptschulen sind es sogar 28%. Hamburg. 141.000 Ausländer. Jedes dritte in Altona geborene Kind ist Ausländer. In den Schulen sitzen bis zu 70% Ausländerkinder. In den Kerngebieten Altona-Altstadt, Altona-Nord und Ottensen sind 61% der Gesamtbevölkerung Ausländer. München. Weit über 200.000 Ausländer. 1977 waren keine 10% der ABC-Schützen Ausländer. 1980 schon 20%. 1982 werden es 33% sein. Im Stadtbezirk 10 sind 62% der Kinder in den Kindergärten Ausländer. Im Stadtbezirk 11 sogar 65%. Nürnberg. 22% der Volks- und Sonderschüler sind Ausländer. Ludwigshafen. Bei den bis zu 5-Jährigen liegt der Anteil der Ausländer bei 30%. Kreis Unna. Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung beträgt 6,1%. Bei den bis zu Zweijährigen jedoch schon 19%. Recklinghausen. 38% aller Neugeborenen im Kreis sind Ausländerkinder. Dortmund. Anteil der ausländischen Kinder an den Schulanfängern im Jahr 1979 17,5%. Im Jahr 1980 schon 21,9%. Duisburg. In Duisburg-Hochfeld sind 44% der Grundschüler Ausländer. In anderen Duisburger Schulen bis zu 85%. Frankfurt. Fast jeder zweite Neugeborene ist Ausländer. Im Bahnhofs- und Gutleutviertel sind bei den bis zu 3 Jahre alten Kindern 81% Ausländer. Mannheim. 1983 werden 93% der Kinder in den ersten Klassen der Hauptschulen Ausländer sein. Diese Angaben machte der Vorsitzende des Mannheimer Gesamtelternbeirates Fleischer. Kommentar eines deutschen Nachrichtenmagazins. Von Überfremdung kann keine Rede sein. Die genannten Beispiele ließen sich beliebig ergänzen. Selbst in Mittel- und Kleinstädten beginnt diese Entwicklung spürbar zu werden. Eine Studie im Auftrag des hessischen Wirtschaftsministeriums kommt 1979 zu dem Ergebnis. Im Bundesland Hessen, das für den Bundesdurchschnitt als repräsentativ gelten kann, werden im Jahr 1990, also in nunmehr 9 Jahren, auf 100 Deutsche im Alter von 15 Jahren 20 Ausländer kommen. Im Ballungsraum Rhein-Main sogar 29. Diese Zahl ist eher zu niedrig gegriffen. Weitere Ausländerströme in die Bundesrepublik sind zu erwarten. Nach Schätzungen der Bundesregierung haben noch circa 1,4 Millionen ausländische Familienangehörige in den Heimatländern das Recht, in die Bundesrepublik zu kommen. In den 80er Jahren erhalten Griechenland, Portugal, Spanien und die Türkei durch die EG-Mitgliedschaft das Recht auf Freizügigkeit. Griechen, Portugiesen, Spanier und Türken können sich dann frei in Deutschland niederlassen. Zusätzlich 3 bis 7 Millionen ausländische Arbeitnehmer werden in die Bundesrepublik kommen, wenn diese Länder in die EG aufgenommen sind. So rechnet Professor Gaukler Mannheim. Das kann mit Familienangehörigen einen Ansturm zwischen 10 und 30 Millionen Menschen auf unser Land bedeuten. Aber das ist immer noch nicht alles. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes hat die Befürchtung geäußert, die 80er Jahre würden zum Jahr der Flüchtlingsströme. Schon jetzt befinden sich mindestens 17 Millionen Menschen in aller Welt auf der Flucht. Ohne rasche, einschneidende Reform des Asylrechts wird diese gewaltige Welle auf Westdeutschland überschwappen. Erste Wogen haben uns ja bereits erreicht. Wenn das Ruder in der Ausländerpolitik nicht bald herumgeworfen wird, dann sind wir Deutsche Fremde im eigenen Land. Wenn man der Entwicklung weiterhin tatenlos zusieht oder gar das Einwanderungsland Bundesrepublik fordert und fördert, wird es schon in wenig mehr als einem Jahrzehnt mehr ausländische als deutsche Jugendliche geben. Und in 20 Jahren, an der Schwelle zum neuen Jahrtausend, wären wir Deutschen die Minderheit im eigenen Land. Alle noch so gut gemeinten Integrationsvorschläge müssen scheitern. Wie soll das deutsche Volk 10, 20 und noch mehr Millionen Südeuropäer, Asiaten und Afrikaner integrieren? Wird es nicht vielmehr umgekehrt sein? Wollen wir Deutschen zu Fremden im eigenen Land werden? Länder Ausländerstopp! Deutschland den Deutschen! Wenn die Ausländerüberflutung so weitergeht, werden wir unkontrollierbare soziale Abwehrreaktionen der einheimischen Bevölkerung erleben. Hass und Feindschaft werden sich hochschaukeln. Daran ändern auch naive Völkerverbrüderungsideen nichts. Doch Feindschaft und Hass zwischen den Völkern muss verhindert werden. Wir wollen die Freundschaft erhalten. Wir werden Slums in Westdeutschland bekommen. 10-mal schlimmer als in den USA. Chicago und Harlem vor unserer Haustür. Bürgerkriegsähnliche Zustände sind zu befürchten. Zwischen einzelnen Ausländergruppen, wie wir sie bereits heute erleben, aber auch zwischen Deutschen und Ausländern. Ein solcher Vielvölkerstaat Bundesrepublik bedeutet den Zusammenbruch jeder politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ordnung. Im Interesse unseres deutschen Volkes, aber auch im Interesse einer gedeihlichen europäischen Entwicklung, muss jetzt eine Kursänderung in der Ausländerpolitik eintreten. Der erste Schritt hierzu ist Ausländerstopp. Schluss mit der weiteren Überflutung unseres Landes durch Ausländer. Keine Erweiterung der europäischen Gemeinschaft, wenn dadurch die Gefahr der Masseneinwanderung besteht. Die Bundesrepublik hat jahrelang für die europäische Gemeinschaft finanziell geblutet und ungeheure Lasten und Pflichten auf sich genommen. Es ist nur recht und billig, wenn wir jetzt unsere Lebensgrundlagen verteidigen. Die Bundesrepublik muss sich auch abschotten gegen die Flut aus der dritten Welt. Wir können die Flüchtlingsprobleme der Welt nicht auf unserem kleinen Territorium lösen. Es kann auch nicht im Sinne des Grundgesetzes sein, das deutsche Volk in einer riesenhaften Asylflut untergehen zu lassen. Der zweite Schritt ist Maschinen zu den Menschen, nicht Menschen zu den Maschinen. Die unkontrollierte Vergeudung deutscher Steuergelder in alle Welt muss abgelöst werden durch eine kontrollierte innereuropäische Entwicklungspolitik, die den Südeuropäern mit deutscher Hilfe Arbeitsplätze in ihrer Heimat schafft. Dazu gehört, dass die Rückkehrbereitschaft der hier lebenden Ausländer gefördert werden muss. Kein legal in Deutschland lebender Ausländer soll gegen seinen Willen gezwungen werden, in seiner Heimat zurückzukehren. Weit über die Hälfte der hier lebenden Ausländer schwankt in dem Entschluss, hier zu bleiben oder zurückzukehren. Dieser Großteil der Ausländer soll im Rückkehrentschluss gefördert werden. Wichtig sind wirtschaftliche Selbsthilfeinitiativen ausländischer Arbeitnehmer. Diese müssen finanziell unterstützt werden, damit sich die Ausländer in ihrer Heimat eine eigene Existenz aufbauen können. Voraussetzung hierfür ist, dass jeder Versuch unterlassen wird, die Ausländer und vor allem ihre Kinder von ihrem Volkstum zu entfremden. Zu den unveräußerlichen Menschenrechten gehört auch das Recht auf eigenes Volkstum, eigene Kultur. Solange Ausländer bei uns einen Arbeitsplatz auf Zeit innehaben, ist dafür Sorge zu tragen, dass sie ihre Kultur, Nationalität und Religion pflegen können. Besonders die Großunternehmen, die Interesse an einer Ausländerbeschäftigung haben, sind nach dem Verursacherprinzip zur Kasse zu bitten. Es geht nicht an, die Profite einzustreichen und die Folgekosten der Gemeinschaft des Volkes aufzuerlegen. Ausländerstopp! Deutschland den Deutschen! Alle verantwortungsbewussten Deutschen müssen nun handeln. Wer noch länger schweigt, macht sich mitschuldig. Sämtliche politischen Kräfte in Bonn tragen gleichermaßen die Verantwortung für die verheerende Ausländerpolitik. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, ist der organisierte Protest gegen die Überfremdung unseres Landes. Druck von unten, aus der Bürgerschaft, von den vielen Millionen Deutschen, die für die Erhaltung unseres Volkes und gegen Überfremdung sind, ist die einzig richtige Antwort auf die verhängnisvolle Politik von oben. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, ruft alle Bürger auf, ungeachtet der sonstigen politischen Einstellung, die Forderung Ausländerstopp, Deutschland den Deutschen aktiv zu unterstützen. Helfen Sie mit. Auf jeden von uns kommt es an. Ausländerstopp. Deutschland den Deutschen.